zum Streichen, was zum Streichen, was zum Streichen in Rosé. Streichen, was zum Streichen, was zum Streichen in Rosé. Heute Morgen, kurz nach dem Aufstehen, bekam ich einen kleinen Schreck, als ich meinen Schuldenberg sah. Ich wollte das Fenster öffnen. Gedanken.